down in New Orleans where everything's fine. All them cats is drinking that wine, drinking that mess, their delight. When he gets drunk, start singing all night, drinking wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop, wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop, wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop, pass that bottle to me. Drinking that mess, their delight. When he gets drunk, start fighting all night, knocking down the windows and tearing out doors, drinking half a gallon and calling for more. Drinking wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine, mop, mop. Pass that bottle to me. Hoy, hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Or cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Half and half. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. If you wanna get along, New Orleans town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Port cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Half and half. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. Drink that slop. That's what I'm talking about. Ah, drink it. Sneaky Pete. Down on Rampart Street at Willie's Den. He wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime, a drinking wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Port cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Half and half. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy sherry, now you're doing things smart. Drinking wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Drinking wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Wine, spooty, ooty, drink wine. Mop, mop. Pass that bottle to me. I wanted to make records like the records I loved, which were real blues records, important jazz records, hat Ahmet Ertegun, einer der beiden Gründer von Atlantic, mal gesagt. Ich wollte die Schallplatten machen wie die, die ich liebte. Und das waren richtige Blues-Schallplatten und wichtige Jazz-Schallplatten, das hat er getan. Das war eben übrigens Stig McGee, Drinkin' Wines for D.O.D. ist der Titel. Fast hätte es den Namen Atlantic gar nicht gegeben. 6 oder 7 verschiedene Ideen, ihre neue Firma zu taufen, hatten Ahmet Ertegun und Herb Abramson in die engere Wahl gezogen. Alle waren schon als Namenspatente durch die Musicians Union vergeben. Atlantic aber blieb übrig. Es war nicht die schlechteste Vorsehung, die bei dieser Wahl half, denn ein Meer von musikalischer Inspiration entsprang dieser Quelle und sie verbindet seit inzwischen 46 Jahren Kontinente, Menschen und Ideen bis heute. Ahmet Ertegun wurde 1923 in der Türkei geboren. Genau in dem Jahr, als Kemal Atatürk die Republik ausrief. Sein Vater Munir Ertegun wurde Diplomat der neuen Regierung und war als Botschafter in der Schweiz, Frankreich und England. Die denkwürdigste Versetzung jedoch wurde die nach Washington D.C., denn Ahmet war voller Begeisterung für das schwarze Amerika und vor allem für dessen Musik. Mit 14 Jahren, 1937, hatte er schon in 4 großen Hauptstädten der Welt gelebt, besuchte die beste Schule Washingtons, sprach 3 Sprachen fließend und lebte äußerst komfortabel. Aber alles, was ihn wirklich interessierte, war so schnell wie möglich nach Harlem zu gelangen, der Ort, an dem seine Lieblingsmusik entstand. Ein befreundeter Kommandeur der türkischen Luftwaffe nahm ihn schließlich mit nach New York. Statt abends brav ins Kino zu gehen, hielt Ahmet Ertegun das erste Taxi an und ließ sich nach Harlem chauffieren. Dort blieb er die ganze Nacht im Plantation Club, wo der Trompeter Orrin Hotlips Page spielte. Musik, die ihn fortan nicht mehr losließ. 10 Jahre später dann, im Oktober 1947, mieteten Ahmed Ertegun und sein damaliger Partner Herb Abramson ihr erstes Büro, ein Zimmer im Ritz Hotel in Manhattan. Doch das wurde schnell zu teuer, man zog ins bescheidenere Jefferson Hotel um. $65 im Monat waren akzeptabel, zumal für Ahmed hier auch ein Bett zum Übernachten stand. Eine karge Zeit, eine faszinierende Zeit, deren Gründergeist und Energie die Flamme entzündete, die in Atlantic bis heute brennt. Nick Cohn, britischer Pop-Schriftsteller, der für schmeichelhafte Kommentare nicht gerade bekannt ist, sagte in seinem Buch Pop from the Beginning über den Pioniergeist von Atlantic: Das scharfsichtigste, geschmackvollste und engagierteste Label, alles, was neu war und wert, auf den Markt gebracht zu werden, findet hier statt. Ertegun und Abramson betraten mit ihrer Firma Atlantic ein neues Feld. Man hatte ihm bereits den Namen Rhythm and Blues gegeben, eine eher lockere Bezeichnung, die schwarze Swingbands, Cocktailbar-Kapellen, Jazz-Kombos, Boogie-Musiker und Blues-Sänger ebenso wie Vocal Harmony Groups umfasste. Während der Kriegsjahre hatte diese Musik enorm an Popularität gewonnen und war mehr und mehr zu einem eigenen Stil geworden. Diese in Anführungsstrichen neue Musik hatte ihre Heimat vornehmlich bei kleinen, unabhängigen Labels wie National, für das zuvor auch Herb Abramson als A&R-Mann Talente aufspürte. Die großen Firmen wie Columbia, RCA oder Decca kümmerten sich hauptsächlich um Mainstream-Pop. Die Indies füllten also die Löcher. Ertegun und Abramson versammelten auf ihrem neuen Label Atlantic zunächst New Yorker Musiker und begannen für Aufnahmen Studios bei den Radiostationen WOR, WMCA, Apex und Belltone zu buchen. Zwischen dem 21. November und dem Jahresende 1947 entstanden 65 Aufnahmen. Im Jahr 1948 erschienen dann die ersten Atlantic-Aufnahmen in den Läden. Zu den erfolgreichen Atlantic-Künstlern gehören der Trompeter Joe Morris, der Pianist und Gitarrist Lloyd Tiny Grimes und natürlich Granville Stick McGee. 1918 in Knoxville, Tennessee geboren, ein jüngerer Bruder des berühmten Musikers Walter Brownie McGee. Zu seinem R&B Evergreen gewordenes Stück, das wir eben hörten, Drinking Wines for D.O.D., kletterte 1949 bis auf Platz 2 der Jukebox-Charts und blieb für sensationelle 23 Wochen unter den offiziellen Bestsellern. Das also war der Anfang in dieser Sendung, Drinking Wines for D.O.D. mit Stick McGee. Hier ist ein anderer früher Star, Ruth Brown, 5, 10, 15 Hours. We'll be right back. Ruth Brown, 5, 10, 15 Hours. Ein Song aus dem Jahr 1952. Auch er kam auf Platz 1 der US Rhythm and Blues Charts. Ruth Brown, 1928 in Portsmouth, Virginia geboren, schaffte später als erste den Brückenschlag vom puren Rhythm and Blues zum Pop. Mit ihren Lucky Lips landete die Doris Day-Verehrerin 1957 den ersten Nummer-1-Hit für ihr Label in den Popcharts Amerikas. Kein radikaler Kurswechsel, aber ein Signal für die Zukunft. Ruth Brown, die man aus naheliegenden Gründen Miss Rhythm nannte, musste seinerzeit erst 9 Monate Genesung nach einem Autounfall überstehen, bevor sie im April 1949 zum ersten Mal im Apex Studio für Atlantic vor dem Mikrofon stand. Mit ihren Aufnahmen wurde sie zum ersten dauerhaft erfolgreichen weiblichen Atlantic-Star. Hier ist eine Band aus dem Jahr 1952. Diese Band heißt The Clovers und ihr Song, der damals Platz 2 der Rhythm and Blues Charts erreichte, heißt One Mint Julep. One early morning, as I was walking, I met a woman who started talking. I took her home to get a few nips, but all I had was mint julep. One mint julep was the cause of it all. I don't remember how it started, but all I know is we should have bought it. I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. One man julep was the cause of it all. The lights were burning low there in the parlor where popped her father, he said, I saw you when you kissed my daughter. Got to wait right now, oh, face the slaughter. A mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. One mint julep was the cause of it. Children from a getting frisky. One mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. One mint julep was the cause of it all. The Clovers, One Mint Julep. Während der 50er Jahre traten zwei weitere Mitstreiter an Ahmet Ertegüns Seite, die die Geschichte Atlantiks nachhaltig prägen sollten. Sein Bruder Nezui Ertegün und Gerald Jerry Wexler aus Washington Hayes. Jerry Wexler, vor allem Produzent, hatte gewichtigen Anteil an den Erfolgen der 50er Jahre. Besonders mit Big Joe Turner, Ruth Brown, Laverne Baker, Clyde McFetter und den Clovers. Nezui Ertegün teilte mit seinem Bruder Ahmet die unbändige Liebe zum Jazz und Rhythm and Blues. Und beide hatten bereits während der frühen 40er Jahre Jazzkonzerte in Washington D.C. veranstaltet, aber auch in den dafür überhaupt nicht vorgesehenen Räumen der türkischen Botschaft. Als Herb Abramson 1953 zum Militärdienst musste, stieß der damalige Billboard-Kolumnist und Freund der Company Jerry Wexler als Partner zu Atlantic, und ab dem 1. Januar 1955 war auch Ahmeds Bruder Nezui mit von der Partie. Ein Name, der eben gefallen ist, war Laverne Baker, von ihr der Titel Jim Dandy. Jim Dandy to the rescue. Jim Dandy to the rescue. Jim Dandy to the rescue. Go Jim Dandy, go Jim Dandy. Jim Dandy on a mountain top, 30,000 feet to drop. Spider lady on a runaway was feeling a kind of blue. Jim Denny, he's the kind of guy, never liked to see a little girl cry. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny to the rescue. Jim Denny to the rescue. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Jim Denny in a submarine got a message from a mermaid queen. She was hanging from a fishing line. Jim Denny didn't waste no time. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny wanted to go to Maine. Got a ticket on a DC plane. Jim Denny didn't need no suit. He was hip for Hannah ready to boot. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Go, go, go. Jim Denny. Go, go, go. Jim Denny. Go, go, go. Jim Denny. Go on, Jim. Jim Denny, Laverne Baker. Besonderes Gewicht kam einem Musiker zu, der 1952 zu Atlantic kam und hier alle künstlerische Freiheit fand, die er benötigte. Ray Charles, 1930 in Albany, Georgia geboren, machte Songs wie Hallelujah, I Love Her So, Drowning in My Own Tears und vor allem Would It I Say zu großen Hits. Would It I Say verkaufte sich über 1 Million Mal. Der Song entstand im Prinzip innerhalb einer Jam-Session von 6,5 Minuten am 18. Februar 1958. Dabei war Ray Charles' Band, bestehend aus David Fathead Newman, Saxophon Hank Crawford, Saxophon Edgar Willis, Bass und Milt Turner, Schlagzeug. Weitere extrem hochwertige Charles-Aufnahmen glänzten im Atlantic-Katalog, bevor Ray Charles ein Jahr später zu ABC Records wechselte. 1977 allerdings kehrte er zu Atlantic zurück. Dieser Song, What Did I Say, ist sicherlich immer noch ein Song der Extraklasse, wegen seiner Intensität, wegen des, in Anführungsstrichen, Geschreis von Ray Charles, wegen dieser Ergriffenheit über sich selbst und so weiter und so fort. What Did I Say, Ray Charles? Send you back to Arkansas. Oh, yeah. yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy. Das Say Ray Charles. Von diesem Song gibt es auf einer Platte eine Live-Version von 15 Minuten. Diese Version ist irgendwann einmal während eines Konzertes entstanden. Und zwar auf recht kuriose Art. Ray Charles war, wie gesagt, auf Tournee mit seiner Band. Sie hatten zu spielen, sagen wir, bis 12 Uhr. Und um 11:45 hatten sie ihr Programm durch und wussten nicht weiter. Was haben sie gemacht? Sie haben sich hingesetzt, haben diesen Titel gespielt und dieses Thema, was wir zum Schluss hörten, immer und immer und immer wieder wiederholt. Und so kam es zustande, dass wurde das Say, was hier 4 Minuten 20 lang war, auf einmal 15 Minuten lang war. Die 50er Jahre brachten besonders in der zweiten Hälfte den Durchbruch des Rock'n'Roll und damit große Veränderungen des Popmarktes. Die großen Firmen konnten den wachsenden neuen Markt und die agilen kleinen Labels nicht mehr ignorieren. Atlantic gelang das Kunststück, in den Popmarkt hineinzuwachsen, ohne seinen Rhythm and Blues Standbein aufzugeben. Mit dem enormen Wachstum der Firma konnten Ahmed und Nezui Ertegun ebenso wenig wie Jerry Wexler noch alle Aufnahmesessions persönlich überwachen und Herb Abramson hatte sich ohnehin eigenen Aktivitäten zugewandt. Zu dieser Zeit suchten sie unverbrauchte Produzenten und Autoren für neue Aktivitäten und Veränderungen in der Firma. Das gelang ausgezeichnet, denn Leute wie das Team Jerry Lieber und Mike Stoller entwickelten sich zu einem großen Aktivposten für Atlantic. Jerry Lieber und Mike Stoller, zwei Autoren, wir werden noch einige Songs von ihnen hören. Jetzt aber erstmal zu einem anderen Autorenduo, zu einem Autorenduo, das damals schon eine ganze Weile, nein, anders formuliert. Der eine von den beiden war wieder zurück in Deutschland bzw. wieder zurück in der DDR. Der andere wohnte nach wie vor in den USA. Beide waren während des Nationalsozialismus in die USA geflüchtet. Die beiden hatten mehr mit dem Theater, eigentlich nur mit dem Theater oder mit, in Anführungsstrichen, Musicals zu tun. Der eine war Kurt Weill, der andere war Bert Brecht. Und da gab es einen Song, den sie komponiert hatten aus der Drei-Groschen-Oper, der hieß Mackie Messer. Dieses Lied, Mackie Messer, wurde gesungen bisher von Frank Sinatra natürlich, von Louis Armstrong, von Aretha Franklin, von Ella Fitzgerald, ich weiß nicht von wem. Und es gab eine Version, die hatte etwas ganz Besonderes, denn die machte aus diesem Lied, aus in Englisch, Mack the Knife, nicht unbedingt einen Rock'n'Roll, aber eine solche grandiose Abtemponummer, wie es sie aus diesem Lied bis dahin noch nie gegeben hatte. Der Interpret war ein Snob, ein arrogantes Kerlchen. So sahen ihn zumindest viele mit dem Namen Bobby Darin. Bobby Darin hat eine sehr interessante Karriere gehabt. Bobby Darin ist schon einige Jahre tot. Er starb in den 70ern an einer Leberzirrhose, glaube ich. So sicher bin ich mir da nicht. Bobby Darin hat insofern eine interessante Karriere gehabt, dass er, als im Sommer 1968 Robert Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, während des Wahlkampfes erschossen wurde, gesagt hat, ich mache keine Musik mehr. Dieser Tod hat ihn so mitgenommen und so aufgerüttelt und so wachgerüttelt, dass er zumindest für einige Zeit seine Konsequenzen aus diesem Tod, aus diesem Mord gezogen hat. Danach machte er wieder Musik, gab Shows in Las Vegas, trat häufig in heruntergekommenen Anzügen oder in heruntergekommener Kleidung auf und machte sich über die reichen Leute, für die er sang, über die Leute aus der Oberklasse lustig, riss Witze über sie und so weiter. Nun also dieses Lied von Bobby Darin, Mack the Knife. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackey's back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Nabba, ho, ho, yeah, super tawdry. Ooh, Miss Lottie Linya and old Lucy Brown. Back in town, I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Linya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe, not that Maggie's back in town. Es ist unmöglich, bei diesem Song, bei dieser Wildheit, die Ruhe zu bewahren und die Füße nicht in Gang zu setzen. Doch es war nicht nur Rock'n'Roll oder sowas hier, und es war auch nicht nur Rhythm and Blues, der das Atlantic-Repertoire während der 50er Jahre bestimmte. Nezui Ertegun produzierte eine Reihe von bahnbrechenden Alben von innovativen Musikern, die bei Atlantic wichtige Meilensteine setzten. 1959 etwa erschien Gain Steps von John Coltrane, ein Album, das in der Tat gigantische Schritte in Richtung auf die revolutionären Free-Jazz-Alben des vielleicht bedeutendsten Saxophonisten des Jazz vollzog. Coltranes geniale Zeitgenossen wie Thelonious Monk, Art Blakey und nicht zuletzt Ornette Coleman sorgten dafür, dass der Name Atlantic in diesen Jahren gleichbedeutend mit Jazz erster Güte und inspirierter Avantgarde war. Ornette Colemans programmatische Alben wie The Shape of Jazz to Come sowie das epochale Werk für Free Jazz gehören zu den wichtigsten und schönsten Jazzalben aller Zeiten. Bei einem Jazzer bleiben wir, nämlich bei John Coltrane, auch er tot. Ein Stück, ein sehr ruhiges Stück, was er da spielt und was er da bläst. Es heißt eben wie die LP Guy in Steps, John Coltrane. Thank you. John Coltrane, Garden Steps, so ruhig wie angekündigt war es nicht. Ich habe es etwas anders in Erinnerung. Zu einer Musik, die in den 60ern das Standbein von Atlantic wurde. Zu einer Musik, in der die Firma Atlantic in den 60ern nur einen einzigen Konkurrenten hatte. Und zwar war dieser Konkurrent das Motown-Label von Berry Gordy. Und dann weiß man im Prinzip eigentlich schon, um welche Art von Musik es geht. Um Soul-Musik und alles, was damit zu tun hat. Den Anfang dieser kleinen Reihe von einigen Auswahlsongs aus der Soul-Musik machen die Drifters. The Drifters, ein Song, den Doc Pumus und Maud Schumann geschrieben haben, ein anderes Autorenduo, ein Song, der auch von vielen, vielen gesungen worden ist, der mal ein Rhythm and Blues Hit war, mal ein Pop Hit war, mal ein Country Hit war von Dolly Parton, der es quer durch alle Bereiche der Musik gebracht hat. Save the Last Dance for Me, die Drifters. You can dance every dance with the guy who gives you the eye to let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine like sparkling wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Save the last dance for me, die Drifters. Neben Wilson Pickett gehörte vor allem Otis Redding zu den großen Stars des Soul und sein Mr. Pitiful. Von ihm selbst zusammen mit Steve Cropper, Gitarrist, geschrieben, markierte einen ersten Höhepunkt seiner kurzen Karriere. Am 10. Dezember 1967 starb Otis Redding bei einem Flugzeugabsturz. Er konnte seinen größten Triumph nicht mehr erleben. Sitting on the Dock of the Bay wurde sein einziger Goldhit, einer der größten Hits der 60er Jahre, ein Evergreen. Ebenfalls von ihm und Cropper verfasst, dokumentierte Dock of the Bay gleichzeitig einen weiteren Wandel und eine Öffnung der Soul-Musik in Richtung Pop. Dieser Steve Cropper, spielt in der, nennen wir es ruhig, Houseband von Atlantic, die hieß Booker T and the MGs. Und von diesen Booker T and the MGs der Titel Green Onions. Thank you. Dirty and the MGs, Green Onions. Diese Houseband spielte bei Songs von Percy Sledge, Wilson Pickett, Otis Redding und so weiter und so fort. Sie war typisch für den Klang, der bei Atlantic damals existierte, beziehungsweise sie war für diesen Klang von diesen Interpreten mehr oder weniger verantwortlich. Ein anderer Soul-Sänger aus dieser Zeit war ein Mann, der immer noch existiert, der Ende der 80er einen großen Hit hatte mit einem Song, der hieß damals A Change Is Gonna Come, dieses wunderbare Lied, was Hoffnung verbreitet auf ein besseres Zusammenleben. Solomon Burke heißt dieser Mensch, inzwischen etwas dicker geworden, etwas fülliger geworden, so füllig, dass er kaum in einen Sessel passt, aber ein hervorragender Sänger. Solomon Burke nahm damals für Atlantic einen Song auf, der hieß Got to Get You Off My Mind, und den hören wir jetzt, Solomon Burke. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and our romance is through. Yes, it is. Gonna throw your picture away. You didn't want my love any old way. You found somebody new, and our romance is through. Yes, it is. Some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love, honey, that'll never last. But we had a love that was in between. And to me it was like a dream. And we had to stay together till June. Not a problem, wound up a gloom. That's why I got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Listen to me. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. Ein anderer Soul-Interpret dieser Tage, dieser Jahre, ein anderer Soul-Interpret von Atlantic war Arthur Conley. Er hat mit einem Song Erfolg gehabt, der von Otis Redding, von ihm selbst und von Sam Cooke geschrieben worden ist. Und dieser Song hieß Sweet Soul Music, Arthur Conley. Do you like good music? That sweet soul music. Jane Brown, y'all. He's a jingle. Arthur Conley, Sweet Soul Music, ein Song aus dem Jahre 67, kam in die US Rhythm and Blues Charts auf Platz 2, in die US Pop Charts auch auf Platz 2 und in die Charts des Vereinigten Königreiches, also in England, auf Platz 7. Dass Atlantic in diesen Jahren Motown schließlich doch noch überflügeln konnte, lag vor allem an einer Frau, deren Musik die Rhythm and Blues Charts wie keine zweite beherrschte, Aretha Franklin. Sie war zwar schon bekannt, bevor sie zu Atlantic kam, doch erst hier avancierte sie zur erfolgreichen Lady Soul. Die 1942 in Memphis geborene Pfarrerstochter hatte ihren ersten großen Hit, ihren Superhit, mit einem Otis Redding-Song. Sein Respect wurde ein Millionenseller Nummer 1 in den Charts. Respect war auch ein Lied der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Auf Respect folgte für Aretha Franklin eine ununterbrochene Kette von 20 Top-10-Hits in den Soul-Charts. Wie Otis Redding, so war Aretha Franklin beim weißen, jungen Pop-Publikum erfolgreich, auch in Europa, wo die Soul-Musik fast zeitgleich äußerst positive Resonanz fand. Aber eben nicht nur da, sondern auch beim schwarzen Publikum in den USA, vor allen Dingen mit diesem Lied Respect. Es gibt ein Lied von Aretha Franklin, das ist komponiert worden von dem Autorenduo Burt Bacharach und Hal David. Ein Song, den auch viele gesungen haben, vornehmlich viele Frauen gesungen haben. Und dieser Song heißt I Say a Little Prayer, Aretha Franklin. Take time.